In Sachen Verschuldung waren die Deutschen schon immer vorsichtiger als beispielsweise die US-Amerikaner. Das liegt auch daran, dass hierzulande Kredite bislang nicht einfach über Kreditkarten bezogen werden können. Nichtsdestotrotz geraten auch hierzulande Menschen in die Schuldenfalle. Heute legte der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV seinen Schuldenreport 2009 vor. Dieter Nürnberger in Berlin, hinterlässt die Wirtschaftskrise schon ihre Spuren? Frau Reimer, auf jeden Fall rechnen die 6 Verbände und Organisationen, die in Berlin heute Vormittag den Schuldenreport 2009 vorstellten, mit einer Zuspitzung der Situation durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Gerd Billen vom Verbraucherzentrale Bundesverband macht dies an der stark gestiegenen Zahl von Kurzarbeitern in Deutschland fest, zudem an den Prognosen über die Arbeitslosenzahlen der kommenden Monate. Kurz gesagt, die Situation spitze sich für viele Haushalte in Deutschland zu. Die Analysen zeigen eben, dass für die private Verschuldung Arbeitslosigkeit der ganz entscheidende Faktor ist. In Deutschland haben in den letzten Jahren, auch aufgrund einer guten ökonomischen Entwicklung, sind Menschen Verpflichtungen eingegangen, haben Kredite aufgenommen, haben Wohnungen gekauft und müssen eben jetzt feststellen, dass durch diese plötzlich einbrechende finanzielle Krise durch Banken und Finanzinstitute verursacht, sie vor große Probleme kommen. Kritik gab es in diesem Zusammenhang auch an den Banken. Diese würden in schwierigen Zeiten staatliche Unterstützung bekommen. Andererseits würden sie aber die Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank nicht an die Kunden weitergeben. Beispielsweise seien die Dispo-Kreditzinsen weiterhin sehr hoch in Deutschland. Damit würden die Banken die Situation auch verschärfen. Es sei ein immer wiederkehrender Kreislauf der Verschuldung zu beobachten, sagt Heidi Merck, die Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes. Mehr als die Hälfte der Verschuldeten lebt vom Hartz-IV-Bezug. Ihr monatliches Einkommen liegt nun schon unter 900 Euro. Im Durchschnitt aber haben alle überschuldeten Menschen einen Schuldenberg von rund 36.000 Euro im Durchschnitt. Dann können Sie sich natürlich vorstellen, wie das aussieht. Die schieben den Berg bei einem Einkommen von etwa 900 Euro praktisch vor sich her, zahlen maximal noch auf die Zinsen, aber die Schuldenberge werden überhaupt nicht mehr abgetragen. Im Gegenteil, sie wachsen weiter. Die Senkung der Leitzinsen genereller Art müsse also an die Verbraucher weitergegeben werden, so eine Hauptforderung der Verbände. Auch müssten Rahmenbedingungen her, um flexibler auf finanzielle Engpässe reagieren zu können. Die Kreditwirtschaft sollte sich zudem an den Kosten der Schuldnerberatung in Deutschland beteiligen. Die Zahl der Beratungsstellen sollte verdoppelt werden. Immerhin, eine langjährige Forderung sei inzwischen von der Bundesregierung erfüllt worden. Gerd Billen vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Positiv ist, dass die Große Koalition jetzt eine Reform der Kontofindung durchgeführt hat und wir in Deutschland ab Mitte nächsten Jahres das sogenannte P-Konto beantragen können, also ein findungsfreies Konto bis zu einem Betrag von 900 Euro. Gerd Billen fordert auch ein kostenloses Girokonto für jedermann, weil die Betroffenen sonst vom üblichen Geschäftsverkehr ausgeschlossen seien. Die 6 Verbände gehen davon aus, dass zwischen 3 und 4 Millionen Haushalte in Deutschland überschuldet seien. Die Spanne ist deshalb so groß, weil eine klare Definition der Verschuldung bislang fehlt oder eben sehr umstritten ist. Der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung wurde deshalb heute auch kritisiert. Hier war die Zahl der genannten Personen von 3,1 auf 1,6 Millionen gefallen. Heidi Merck vom Paritätischen Gesamtverband. Man hat ganz andere Statistiken inzwischen genommen. Man nimmt nicht etwa, wie es sinnvoll wäre, um die Überschuldung eines Menschen komplett darzustellen, die Mietschulden mit, die privaten Schulden, die Schulden bei den Energieunternehmen, sondern man hat sich ausschließlich konzentriert in diesem Bericht auf die Kreditverbindlichkeiten der einzelnen Betroffenen. Und das streut allen Sand in die Augen. Empirisch gesehen ist eine genaue Analyse also nicht so einfach. Doch die Wirtschafts- und Finanzkrise werde die Situation der Verschuldung der Haushalte in Deutschland auf jeden Fall verschärfen, so das Fazit der Verbände, und damit zurück nach Köln.